denn sonst zu haben? Sag mir, wo bist du? Ich folge dir, nur ein Wort von dir, ganz egal in auf welche Richtung. Dass dir jemals jemand wehtut, nein, das lasse ich nicht zu. Beschütze dich wie ein Pitbull, so ja, wie ein Pitbull. Sie lachen und sagen, ich würde es nicht schaffen. Ich hätte nicht den Mut, um es wirklich zu machen. Sie lachen und sagen, ich träume zu viel. Ich hätte niemals so eine Freundin verdient. Doch was sie nicht sehen, ist das, was mich ausmacht. Ich geb nicht auf, solange ich den Traum hab. Jedes Mal, wenn du mich ansiehst und dein Blick mich dann in seinen Bann zieht. Ein Herz, das liebt, kennt diese Kälte nicht. Auch wenn ich weder Gold noch einen Pelz besitz. Wenn du da bist, bin ich nie mehr allein. Bis dahin bleibt mein Herz schwer wie Blei. Platin, Gold, Diamanten sollst du haben, sag mir, wo bist du? Ich folge dir, nur ein Wort von dir, ganz egal in auf welche Richtung. Dass dir jemals jemand wehtut, nein, das lasse ich nicht zu. Beschütze dich wie ein Pitbull, so ja, wie ein Pitbull. Jede Nacht, in der ich einsam war, schien mir das Glück oftmals zum Greifen nah. Ich schrieb dir 100.000 Zeilen nur an einem Tag. Doch gehört hat sie niemand, es war keiner da. Denn ich wollte, dass keiner weiß, du warst immer schon meine Eins. Für meine Liebe gibt es keinen Vergleich. Gib mir bitte nur ein bisschen von deiner Zeit. Und ich sorge dafür, dass es dir an nichts fehlt. Beweise dir, dass es mir nur um dich geht. Von unten nach oben mit hunderten Strophen direkt in dein Arm rein. Ich will dir nur nah sein. Platin, Gold, Diamanten sollst du haben. Sag mir, wo bist du? Ich folge dir, nur ein Wort von dir, ganz egal in auf welche Richtung. Dass dir jemals jemand wehtut, nein, das lasse ich nicht zu. Beschütze dich wie ein Pitbull, so ja, wie ein Pitbull. Platin, Gold, Diamanten sollst du haben, sag mir, wo bist du? Ich folge dir, nur ein Wort von dir, ganz egal.